Stadt und Land verhandeln derzeit über die Einführung einer Umweltzone in Graz. Fahrzeugen mit schlechten Emissionsdaten will man die Stadtzufahrt verwehren. Damit soll die Feinstaubbelastung reduziert werden. Das Emissionsschutzgesetz, das die Umweltzone ermöglichen würde, ist derzeit noch in Begutachtung. Für das Fahrverbot gibt es zahlreiche positive Stimmen der Grazerinnen und Grazer. Ja, auf jeden Fall. Man merkt teilweise schon die Feinstaubbelastung, die unter anderem sicher auch von den alten Autos kommt. Sollte es so ein Zeichen setzen, dass man quasi sagt, okay, jetzt fahrt man nicht mehr mit den Autos genau in der Innenstadt. Ich selbst bin von dem Thema eigentlich sehr wenig betroffen. Ich glaube aber, dass das Thema Luftgüteüberwachung und Schutz sehr, sehr wichtig ist. Ja, ich bin dafür allgemein auch, dass alle Autos Fahrverbot in der Innenstadt erhalten und dafür die GVB gratis für alle zu benutzen ist. Die Anbindungen mit Bussen und BIM ist eher so gut in der Stadt. Es gibt auch die Möglichkeit von Park and Ride, Parkzonen. Von daher finde ich, dass das kein Problem sein kann. Rund 150.000 Fahrzeuge in der Steiermark werden von dem Gesetz betroffen. Darunter sind vor allem sozial schwache Menschen, Studenten und führerische Neulinge. Die Reaktion der Autofahrer auf die Umweltzone fällt deshalb eindeutig aus. Ich bin dagegen, weil ich selber ein altes Auto fahre und dann keine Möglichkeit habe, in die Stadt zu kommen. Na, es wird wahrscheinlich nicht nur Leute geben, die das als Spaß und der Freude machen, sondern sich einfach kein neues Auto leisten können. Und ich glaube, die haben noch im Prinzip ein relativ großes Problem. Was mir bei diesem Thema fehlt, ist ein bisschen so die Information, wer sind wirklich die Hauptverursacher für Feinstaub. Weil auch Hackschnitzelheizungen, alte Öfen auch sehr große Verursacher von Feinstaub sind. Ich bin absolut dagegen, dass sehr viele Leute alte Autos haben, die sich kein besseres leisten können. Die Heizstaubstoffe sind ärger als wie die Autos. Verhandelt wird auch über die Ausdehnung der Umweltzone. Geht es nach den Grazer Grünen, werden auch Industriebetriebe, Autobahnen und Einkaufszentren mit einbezogen. Doch wie geht es den betroffenen Gewerbetreibenden und Besuchern dabei? Ja, ein bisschen was werden wir sicher spüren. Dass einfach weniger Auswärtige dann nach Graz fahren. Nein, wenn die öffentlichen Verkehrsmittel gut sein, nachher nicht. Aufs Einkaufen in der Innenstadt denke ich schon, ja. Also auf Geschäfte in der Innenstadt glaube ich nicht, weil mir kommt vor, dass da viele Leute sowieso mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinfahren. Aber auf große Einkaufszentren denke ich mir natürlich schon, ja. Die nächste Verhandlung über die Einführung der Umweltzone soll Mitte Februar stattfinden. Es bleibt abzuwarten, ob sich die steirischen Politiker zu einer Entscheidung durchringen werden.